1. Gott erklärt, dass der Himmel sein Thron und die Erde sein Fußschemel ist, weshalb kein menschliches Geburt im ein angemessen Ruhestat bieten konnte. 2. Die sein Hand das gesamte Universum erschaffen hat, gehort im als, erachtet jedoch besonders auf die Demütigen, die sein Wort mit erfurcht horen. 3. Wer's war Opfer darbringt, aber gleichzeitig unrecht beget oder Gottsen wehret, dessen religios Handlungen sind für Gott wollig wertlos und sogar abschulig. 4. Weil das Volk nicht auf Gott's Ruf reagiert und statt dessen das Bos wollte, werde ihnen das Unheil schicken, das sie am meisten fürchten. 5. Diegenigen, die Gott true sind, werden von ihren eigenen Bruden verspottet, doch Gott verspricht, dass die Spotter am Ende fendlich beschamt werden. 6. Aus der Stadt und dem Tempel ist bereits der Lahm des Gerichts zu horen, die Gott seinen Feinden eiertaten ungerecht heimsalt. 7. Noch bever die Geburtswehen überhaupt einsetzten, hat Zion bereits kinder geboren, was auf ein plötzlich und wunderbar Erneuerung des Volks hindutet. 8. Es ist besbielos, dass ein ganzes Land oder ein Volk an einem einzigen Tag geboren wird, doch genor diocese Wunder geschieht nun mit Zion. 9. Gott fragt rhetorisch, aber einen Prozess der Geburt einleiten wird, one in Orch Erfolgreich zu end zu führen und das Leben hervor zu bringen. 10. Al, die Jerusalem leiben und zu vor über ihr Schicksal getraut haben, sollen sich nun gemeinsam mit der Stadt über ihr Wiederherstellung freuen. 11. Die Bewohner werden am Trost und am Überfluss Jerusalems teilhaben, so why ein Sorgling und der Brust seiner Mutter gesättigt und gestärkt wird. 12. Gott verspricht, Frieden und den Reichtum der Volke wie einen Machtigen Strom nach Jerusalem zu leiten, wo sein Volk liebevoll umsorgt werden soll. 13. Why ein Mutterer kein Trostet, so wird Gott sein Volk in Jerusalem trosten und ihnen in ihrer not neuen Mut und tiefen Frieden schenken. 14. Wenn die Gläubigen dies Rettung sehen, wird Herr's volle Freude sein, waren Gott gleichzeitig sein Macht und seinen Zorn gegen sein Feinde offenbart. 15. Gott wird mit Führer und gewaltigen Wagen erscheinen, sein Urteil zu vollstrecken und die Angehorsamen mit flammendem Zorn und strengen Worten zu bestrafen. 16. Durch Führer und Schwert wird Gott gericht über all Menschen halten, wobei will den Tod finden werden, die sich beharrlich gegen in Orflenten. 17. Diegenigen, die sich rituell reinigen, aber im Verborgenen Gottsen Dienen und Unrein Tier essen, werden Lord Gotts Ausspruch gemeinsam ein Jahres finden. 18. Gott kennt die Taten und Gedanken der Menschen genor und Word al Nationen versammeln, damit sie sein Gottlich Herrlichkeit mit eigenen Organ sehen. 19. A Word einsetzen setzen und überleben zu fernen Volken senden, damit dies Gott Ruhm dort verkunden, wo man noch nie von ihm gehört hat. 20. Dies Nationen werden dies Struten Israeliten als Heilig Gabe nach Jerusalem bringen, wo bei sie al verfügbaren Transportmittel für den Weg zum Heiligen Berg nutzen. 21. Gott kundigten, das sogar aus den Rehen der, die aus der Fern zu Rückkehren, einig für den Heiligen Dienst als Priester auswahlen Word. 22. So beständig wie der New Himmel und die New Erde sein werden, die Gott erschafft, so sicher her Word auch die Zukunft seines Volks bestehen. 23. In der Zukunft werden Menschen aus allen Volken regelmäßig nach Jerusalem kommen, Gotten jedem Sabbat und zu jedem Neumond gemeinsam anzubieten. 24. Beim Verlassen der Stadt werden sie das Schicksal der Sehen, die gegen Gott rebelliert haben und deren Straf als Mahnens Beispiel niemals enden wird.